Habt ihr keine Heimat oder was? Das ist der Dicke, ihr Leute, bleibt ihr alles in eurer Scheiße, guter Scheiße, Deutschland, Mann! Jetzt hol mir die Knarre, jetzt reicht's mir, jetzt hol mir die Knarre, jetzt reicht's mir, jetzt reicht's mir! Ali hat den Dönerkeb, wir haben ein Gewehr. Und macht der Ali Faxe hier, geht's Ali bald nicht mehr. Tick, zack, Ausländerpack, frag ihr auch zum Buffy, ich stell auf den Sack. Tick, zack, Ausländerpack, frag ihr auch zum Buffy, ich stell auf den Sack. Bimbo hat mir die Hand ins Fresse und ich sei positiv. Wange, Bimbo, Deutscher, ne zweite Fresse schief. Aua! Tick, zack, Ausländerpack, frag ihr auch zum Buffy, ich stell auf den Sack. Tick, zack, Ausländerpack, wack dir auf zu Bucken, gib schnell auf den Sack. Hau zu, Mann! Schnitzi hat die Reis-Connection und ein Zigarettenring. Ist eine Rauch oder was? Wenn der Schnitzi noch mehr hielt, so ist der Ball schnell hin. Tick, zack, Ausländerpack, wack dir auf zu Bucken, gib schnell auf den Sack. Tick, zack, Ausländerpack. Wack dir auf den Bock, ich geh schnell auf den Sack. So sag ich euch, wir fremden Rassen, die Schwarzen, Gelben, Braunen. Der Deutsche will euch ewig hassen, er lässt sich nicht berauben. Jetzt nochmal alle, jawoll! Aus der Pack, wack dir auf den Bock, ich geh schnell auf den Sack. Nochmal! Zack, aus der Pack. Wack dir auf zu Bogen, geh schnell auf den Sack. Ja, noch weiter noch! Zack, aus der Pack. Wack dir auf zu Bogen, geh schnell auf den Sack. Ja, zack, aus der Pack. Wack dir auf zu Bogen, geh schnell auf den Sack.